Dein Ernst? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Ernst. An meiner Seite wie immer der wunderbare Migi. Hallöle. Ich bin Yvonne und wir gucken heute wieder einen lustigen Film. Ich habe diesmal ausgesucht und habe einen Film gewählt, den der Migi sogar noch gar nicht kennt. Ich kenne den von früher, aus meiner Jugend und bin da heute über Amazon Prime drüber gestolpert. Wir wechseln heute nämlich mal die Plattform. Heute gucken wir bei Amazon Prime und zwar schauen wir die Flodders, eine Familie zum Knutschen. Das ist schon so ein großes Ding eigentlich, oder? Also, dass ich den nicht kenne, das ist ungewöhnlich, oder? Die Flodders sind echt ein großes Ding. Also Da werden schon einige Leute durchdrehen, wenn wir sagen, wir gucken die Flodders. Ich könnte mir das auch vorstellen. Also wie gesagt, die Flodders, typisches Kabel-1-Programm früher irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall krass. Wir sollten gar nicht lange fackeln, alles andere später im Talk, würde ich sagen. Ich bin so hyped, ich freue mich so, wenn du den jetzt wirklich das erste Mal siehst, das ist super witzig. Ich bin so gespannt, was jetzt alles passiert. Okay. Dann würde ich sagen, ohne lange weiter zu schnacken, ich zähle runter und dann drücken wir Play, okay? Ja. Also geht's los. 3, 2, 1 und Play. So. Was weißt du über den Film? Ist es ein deutscher Film? Das ist, glaube ich, tatsächlich aus den Niederlanden, wenn ich mich nicht. Oh, die machen aber immer krasse Sachen. Die haben doch auch New Kids gemacht, oder, die Holländer? Ja. New Kids wäre eigentlich auch mal so ein Kandidat für uns. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Oh, okay. Ich mag seine Frisur schon mal sehr gerne. Und den Miami Vice Gedächtnisanzug. Wie verraucht es da auch ist. Ich wollte gerade sagen, alle am Schmökern. Wenn ich mal Haarausfall habe, dann lasse ich mir die Haare auch so wachsen. So vorne eine Superman-Locke und Fukuhila. Vorne Welt retten und hinten Party. Ja, in 2 Jahren auf der Gamescom dann. Geil. So, das musst du dir vorstellen, das lief alles nachmittags immer im Fernsehen. Wo sind die da? Dass du das jetzt schon mal im Hinterkopf behältst. Gucke mal hier, Mutti. Was ist das? Ist das eine Uhr? Das ist eine Uhr, oder? Das ist eine Uhr. Das ist mein Vater. Okay. Ich hasse es, wenn Männer ihre Fingernägel so haben. Oh, es ist furchtbar. Wie hat er die Fingernägel? Ja, so an den, weißt du, mit dem Nagelknipser links und rechts einfach abgeknipst und dann wächst, wenn die wachsen, ist es ein bisschen spitz in der Mitte. Ach, richtig, das ist mega dumm. Siedlung Sonnenschein. Was? Ich will irgendwann mal so ein alter Mann sein. Ich weiß. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich auch, aber das wäre ein bisschen komisch. Ah, die Flodders sind übrigens eine Trilogie, ne? Oh. Just saying. Okay, das ist schön, das ist gut zu wissen. Halten die auch so das Qualitätslevel aufrecht, jeden Teil? Boah, keine Ahnung. Also ist es eher Star Wars 4 bis 6 oder ist es eher Star Wars 1 bis 3? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich wirklich an die anderen beiden Teile gar nicht erinnern. Hm. Oder ist es Turtles 1 bis 3? Also geil, nicht so geil, mega scheiße. Hat sie gerade den Hund getreten? Ja, sie hat den Hund getreten. Darum tue ich mich gerade mit dem Einkategorisieren ein bisschen schwer. Wie geil das auch ist mit diesen Totenkopffässern. Er ist so. Der Boss. Er hat einfach eine nackte Frau auf sein Set gezeichnet. Ja, einfach mal titten mal. Relatable. Hey. Alter, sie mit dieser Zigarre, ne? Das macht mich immer fertig. Aber die Klamotten sind mittlerweile so fast alle wieder in. Auch die Kamera. Ja, es kommt alles wieder, ne? Oh, geil. Kirmes-Techno. Dick. Ich liebe holländische Namen. Ich lese die jetzt auch gerade mit. Ist das alles schlimm? Wie ekelhaft es da aussieht. Dieser Wagen auch, dieser Umzugswagen da. Mit der blauen Plane. Das ist wirklich so ein lebenswertes Viertel. Ja. Ich liebe auch ihre Zigarre, die sie die ganze Zeit im Maul hat. Guck mal, kommst du aus der Straße raus? Jetzt schon schön. Alles ist gut, ja. Auch die Musik ist gleich viel besser. Das ist doch die Stimme von Bruce Willis, oder? Boah. Hör später mal genau hin. Ich glaube, das ist die Stimme von Bruce Willis. Das ist geile Musik irgendwie. Wie so alte Videospiel-Soundtracks klingt das ein bisschen. Okay, also die Handlung ist jetzt quasi, sie haben auf einem verseuchten Gebiet gelebt, sind eine Assi-Familie und werden jetzt von der Regierung umgezogen in eine nette Gegend und da sind dann quasi Konflikte mit den Nachbarn wahrscheinlich, oder? Ja, das sehen wir jetzt gleich, genau. Okay. Man sieht ja schon hier die ja, Windhunde. Siedlung. Hübsch. Und dann kommen hier die die Assis. Schön auch hier so die Marlboro-Kippenschachtel vorne auf dem Armaturenbrett. Alles geil. Wird aber generell viel geraucht. So viel wird mittlerweile im Fernsehen nicht mehr geraucht. Nee, das stimmt. Rauchiges Aroma. Geile Pullover. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, der Film ist von 86. Oh, der ist älter als ich. Und ich bin schon sehr alt. Ja, wir alle. Ja. Oh. Oh, die alte Dame will sich gleich an ihn ranmachen. Ich wollte gerade sagen, sie hat Bock, Alter. Sie ist richtig auf Flirtkurs, Alter. Ja, total. Was ist da denn los? Okay. Die Kunde, die Strümpfe da aus den Gummistiefeln, Alter. Wow. Ich hab Opa einfach mitverladen. Ich weiß jetzt schon, dass der Opa so mein Lieblingscharakter wird. War so klar. Aber die Opas in so Filmen sind eigentlich immer die besten. So beim kleinen Arschloch ist der Opa auch ja, der Beste. Oh Gott, ich musste auch direkt an das kleine Arschloch denken. Vor allem, der wird halt auch nochmal von Helge Schneider gesprochen. Das ist halt das Beste. Ja. Helge Schneider ist nächste Woche hier in der Elbphilharmonie. Der ist live unglaublich gut. Ja, aber die Karten sind so teuer. Ich ja, das ist leider immer das Problem. Das ist natürlich ausverkauft. Ein paar Leute verkaufen die, aber es ist so teuer. Hm. Das interessiert sie alles einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich die ganze Zeit an die Wollnis denken. Kenne ich auch nicht. Die sind natürlich nicht so, aber irgendwie weiß ich auch nicht. In meinem Kopf sehe ich gerade die Wollnis. Lavinia, Jeremy Pascal. Aber wenn das ein Mietvertrag ist, wie können sie sich das dann leisten? Ja, die Wohnung wird denen doch gestellt. Okay. Die müssen ja umgesiedelt werden, weil das ein Regierungsfehler war mit diesem Müll oder dieser... Okay, das heißt quasi, die Stadt zahlt denen, dass sie da wohnen. So wie es scheint, ja. Haben sich gleich mal häuslich eingerichtet. Egal wie asozial du bist, so wenn deine Pobacken raushängen, dann ja. Hast du gewonnen. Zumindest bei alten Darfst Männern. Darfst du alles, ja. Das ist der Typ von der flirty Alten eben. Anscheinend, ne? Ja. Vandalen. Anders. Aber Hauptsache beten. Schön der Hela-Ketchup auf dem Tisch. Guck dahin. So esse ich auch immer. Alleine. Aber ich streite mich trotzdem Alleine. Quasi drum. Gibst dir selber Schelle, ne? Ja, genau. Neben meinem Magen. Boah, dieser Pot Mayo, das ist ja... Boah, ist das furchtbar. Aber das ist schon eine Nachbarschaft, in der würde ich auch wohnen, glaube ich. Ja. Schön sauber, Swimmingpool, wäre schon okay. Wahrscheinlich wäre ich ähnlich fehl am Platz, aber es wäre okay. Oh, die Fäden von der Banane mitessen, das ist auch ganz falsch. Ja, stimmt. Da fegt ein Schwarzer die Straße? Ernsthaft? Wie lange kann man auf einer Banane kauen? Die ist doch schon weich. Ja, die ist schon matsch. Tschu. Was war das denn für eine Reaktion? Ja. Hm. Sie ist passend zu ihrem Haus gekleidet. Ja. Jedes Mal, wenn sie ein neues Outfit anzieht, muss sie das Haus anstreichen. Ja. Immer wenn so senile alte Leute gespielt werden, frage ich mich, ob die wirklich senile alte Leute da reinsetzen oder ob eine alte Person senil spielt. Oh Gott, stell dir vor, das wäre wirklich so. Also ich glaube, also Miggi. Es waren damals noch andere Zeiten. Oh Gott. Ey, das ist mal Kuchen. Oh, das ist natürlich nicht kein, das ist kein Kuchen. Kuchen. Oh, Hundefutter. Oh, diese Dose auch. Guck mal alle. Oh. Okay. Das Wie ist gesagt, ein bisschen Gänsehaut, waren, ne? Es waren noch andere Zeiten. Ich habe auch schon mal Katzenfutter gegessen. Was? Ja. Ich wollte wissen, wie das schmeckt. Oh nein. Was? Ah. Es schmeckt gar nicht so scheiße. Miggi, ist gut. Hör auf. Oh, guck mal, so ein fahrbarer Einkaufsladen. Ist ja mega geil. Ja, oder? Aber bestimmt auch mega teuer. Mhm. Wobei, das ist denen egal, aber jetzt so prinzipiell. Ich mag halt auch, wie die reden. Ja. Blutwurst. Das sind so die Vorstadtrandale, Jungs. Ja. Sehen aus wie die letzten Lollos, aber fühlen sich stark. Ja, okay. Andere Zeiten, ne? Ja. Warnstich. Den gab's damals schon. Ja. Was? Stopp, nein. Ich hoffe, der Opa stirbt jetzt nicht. Ich will nicht, dass der Opa jetzt stirbt. Okay, Gott sei Dank. Natürlich. Schönes Pilz. Oh, ja. Das geile Meshhemd auch einfach. Ja. Krasse Armreifen. Ja. Was die auch alle schön für Namen die Waffen haben. Einfach da. Blumenstein, Weinberg. Ich glaube, er steht auf Waffen und Panzer. World of Tanks! Oh! Also wie wir quasi. Ich werde Fühlung mit dem Feind aufnehmen. Ich bin gespannt, wie ihr Fühlung mit dem Feind aufnimmt. Ich jeden Abend. Oh Gott, ich weiß wieder. Was? Wow. Was? vergessen. Oh. Ist das gerade wirklich passiert? Ach ja. Okay, spätestens jetzt weiß ich, was für ein Niveau mich weiterhin erwartet. Wow. Und immer im Hinterkopf behalten, das lief im Nachmittagsprogramm. Das ist halt echt krass. Ich habe diesen Film mit meinen Eltern gesehen. Wie unangenehm das sein muss. Ein bisschen. Was frisst sie da denn schon wieder? Irgendwas aus dem Müll. Ja. Was? Das liegt wirklich im Nachmittagsfernsehen. Ja. Ich bin so froh, dass ich den Film nie gesehen habe mit meiner Familie. Also so ein Hemd hast du doch auch, Migi, so ein Blumenhemd. Natürlich. Ne? So ein gutes, schönes Blumenhemd sollte auch in jedem Kleiderschrank zu finden sein, finde ich. Einfach demnächst mal schön die Flodders cosplayen. Nur ohne das Geschwistersein. Der Hund, abgerichtet zum Töten. So sieht er auch aus. Hat er gerade die Flottes mit Hitler verglichen? Schon ein bisschen drastisch. Alles ist möglich. Ey, das Hemd ist so krass gut. Ja, oder? Ja. Vor allem das Blumenhemd ist auf jeden Fall besser als deren Outfits. Auf jeden Fall. Die Mugge, Alter. Ja. Der Schwarze macht mich so fertig. Ist einfach ein Schwarz und ich dass er die Straße kehren muss. Das ist wie ein GTA San Andreas. Grove Street. Nur mit Inzucht. Ja, nur mit Inzucht. Beschreibe die Flodders in einem Satz. GTA San Andreas, nur mit Inzucht. In Holland. In Holland. Also, okay, also das heißt, in Holland treiben sie Inzucht, das ist gut zu wissen. Oh Gott. Jetzt nicht mehr. Hat er gerade eine Wumme da? Ja, ne? Ja. Ist da gerade Karneval oder ist es einfach nur Holland? Ich glaube, das ist einfach Holland. Okay. Einfach so dieser Klischee-Name Johnny. Karlchen. Hat er drei Joints im Hut? Oh, der Typ mit dem blauen Blazer da, ey, der Blick ist auch echt schon, der reicht schon. Guck mal. Sehr intelligent sieht er nicht aus, sagen wir mal so. Macht mir so dieses, der hat so aggressive Augen schon. Ja. Vor allem Leute, die hauptsächlich durch den Mund atmen, wirken auch immer so ein bisschen dumm. Ja. Ich glaube, du bist wirklich so, wenn du immer alt bist. So wird es kommen. Kriegst auch so eine Kelle in der Hand. Aber wenigstens macht er noch mit bei der Party. Ja. Der denkt so, Alter, ich will mitfeiern. Ja. Das macht er jetzt auch. Gesocks. Ich mag so altmodische Schimpfwörter auch echt gerne. Voll. Das ist wie sein Auge. Sein Auge einfach. Diese Postboten, also diese Zeitungsausträge habe ich nie verstanden. Nee, ich auch nicht. Aber ich hoffe, ich habe was Spannenderes als Züge, wenn ich alt bin. Züge sind so ein bisschen... Naja. Wie es da einfach schon aussieht, ne? Ja. Eieiei. Die Flaschen überall. Sie brennt schön in aller Ruhe den Schnaps da unten. Auch nicht schlecht. Nö. Alles eine Frage der Gärung. Nennen wir es so. Ja, Housewarming. Wow. Wer macht denn sowas? Huiuiui. War das dann auch nicht so, dass man da eine Mark in den Einkaufswagen machen musste, damit man den kriegt? Ich glaube nicht. Es gibt aber jetzt... Es gibt ja jetzt auch schon oft so größere Supermärkte, wo du das nicht mehr machen musst. Echt? Bei uns zumindest ja. Wow. Mit den Bierkisten, das ist so geil. Yolanda. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Vulgär. Vulgär. Yolanda, das ist zu vulgär. Nach ihren Vätern. Wow. Es sind 5. Aber nur 4 Kinder. Eher einfach. Einfach mal Molotow-Cocktails. Das ist normal. So ein normaler Dienstag. GTA. Ja. Explodiert es nicht? Die machen auch einfach nichts. Ja, noch ein Foto. Sie machen doch was. Guck mal, der hat eine Instax-Mini. Postet er bestimmt gleich auf Instagram. Ja. Warum hat er Sandalen an für so ein Meeting? Na, seine Füße sind doch verbrannt. Ach, stimmt. Da waren doch gerade Bandagen drum. Ja, stimmt. Okay, das macht Sinn. Dummes kleines Malheur, so ein Molotow-Cocktailchen. Cocktailchen? Hauptsache, das ausgebrannte Auto steht da einfach noch. Ja, moini. Der Name auch einfach. Oh Gott. Oh nein. Was? Das ging jetzt aber schnell. Das ist alles so falsch. Ich frage noch mal, Nachmittagsfernsehen. Also zumindest habe ich das ja gesehen irgendwann. Und das war nicht nachts um 10. Und ich frage mich, ob das wirklich zur Primetime lief. Dann bleibt ja nicht viel über als nachmittags. Vormittagsprogramm. So, ein paar Cartoons, dann die Flotte sind dann wieder ein paar Cartoons. Wow, ich bin gerade echt sprachlos. Was hab ich dir da vorgesetzt, hä? Die Spinnen, die Deutschen. Eher die Holländer. Ja, weil hier, ich glaube, hier war das echt ein Ding, so die Flodders. Auch, also, ich glaube, das war krass. Ich kann mich echt erinnern, dass es echt relativ oft lief, meine ich. Weiß ja auch nicht so genau. So ein Happening. Die Flodders laufen. Ja! Einschaltquoten. Schießen hoch. Ach, die Panzerfrau. Die Panzerfrau, ja, ja. Yolanda. What goes, Yolanda? Okay, nein, das kann niemals im Nachmittagsprogramm gelaufen sein. Hier steht, dass der ab 16 ist, was ich ja auch vermute. Aber ich war wirklich jung, als ich den gesehen habe. Und ich glaube, meine Eltern sind so verantwortungslos, mir sowas vorzusetzen, einfach so. Vielleicht hast du es doch einfach selbstständig geguckt. Ich hatte keinen Fernseher, den ich selber, also ganz lange nicht. Das holländische Panzerbataillon, weltbekannt. Also ganz kurz, ne? Ich habe jetzt gerade gegoogelt, ja. Einfach mal Flodders, ja. TV-Programm. Ja. Und hier steht zum Beispiel Sonntag, 18.03. Obwohl, nee, das ist Kinowelt. Das ist wahrscheinlich so ein... Okay, das ist ja wahrscheinlich geschützt, der Sender. Aber ich wollte gerade sagen, das ist wirklich gar nicht so spät, wann der läuft. Ich setze alle meine Hoffnung in Tele 5. Die zeigen doch sowas ständig auf komischen Zeiten. Vielleicht lief der geschnitten im Fernsehen. Das kann auch sein, ich weiß nicht. Also 2015 ist auf jeden Fall legitim. Ja. Der sitzt auch. Beste Aussage. Ich hätte auch gerne Pizza jetzt. Auf alles, ob du was magst. Ich mag eigentlich lieber Pizza. Immer richtig. Magst du Weltfrieden? Ich mag eigentlich lieber Pizza. Das Universalheilmittel für Krebs? Oh, lieber Pizza. Ah, ja. Geschäfte. Okay. Wow. Es macht mich so fertig, dass das alles Geschwister sind. Es würde mich sonst auch wahnsinnig fertig machen, aber so ist es alles noch viel schlimmer. Es ist super. Also ich habe es auch nicht so schlimm in Erinnerung. Also vielleicht gab es ja wirklich eine gekürztere Fassung oder so. Ich weiß es nicht. Da war der Film nur 2 Minuten lang. Ich glaube, ich gehe morgen auch irgendwo zu einem Bäcker. Ich will auch ein Quarktörtchen. Generell will ich Kuchen gerade. Käsekuchen. Boah, Migi, wenn du mich mal besuchen kommst, ich weiß genau, wo wir essen gehen, ey. Boah, warum? Hab ich einen krassen Käsekuchen gehabt letztes Wochenende. Wie krass. So krass. So krass. Ich wollte dich nämlich gerade fragen auf einer Skala von 1 bis Phil und dann ist mir eingefallen, dass du Phils Käsekuchen gar nicht gegessen hast. Nein. Der war nämlich schon wirklich sehr krass. Was da gerade alles schon wieder passiert. Jetzt fahren die auf die Autobahn. Auch noch falsch rum. In den Gegenverkehr. Das gute Essen. Das gute Essen. Sie hat sie gerade mit einem Baguette geschlagen. Ja. Mir wurde tatsächlich auch schon mal ein Baguette ins Gesicht geschlagen. Ehrlich? Ja. Oh, es war aber quasi freiwillig. Was? Warum denn? Ich habe mit einem Freund versucht rauszufinden, ob wir uns gegenseitig Ohrfeigen geben können oder ob das irgendwann zu schmerzhaft wird. Und es war okay, nie so schmerzhaft. Okay, warte. Erzähl das am besten gleich. Ich okay. Brauche das in ungekürzter Fassung. Okay. Es ist schon, der Anfang macht mich schon fertig. Ha ha ha. Guck mal. Die gute Wurst. Schön die Wurst einpacken. Fein. Wie auch alle gleich hingehen. So, oh, geil, Essen. Okay, tschüss. Ach stimmt, das Auto ist ja abgebrannt. Ja. Hauptsache rot. Oh, das macht ja... Hauptsache schick, Hauptsache auffällig. American Express. Das gute alte American Express. Einfach mal zu den Bahnschienen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wow. Oh Gott. Ist der Opa jetzt tot? Ich weiß nicht, ich glaube schon, anscheinend ja. Ach krass, ich will doch nicht der Opa sein. Und alle so, ja, dann, ne, dann ist halt der Opa tot. Räumen wir den Teller wieder ab. Hm. romantisch. Ah ja, klar. Solche random Elemente machen mich immer komplett fertig. Also so Dinge wie, okay, er bumst seine Schwester. Ja, okay, der Opa stirbt. Aber so ein Vogel, der auf eine Windschutzscheibe kackt, ist halt, also das bringt mich komplett um. Alter. Ja. Schön. Bridge. American Express. Wie die Hütten alle stinken müssen, wenn die alle immer drinne rauchen. Ja, das stimmt. Krasse Schulterpolster sind es auch. Ja. Wow. Holla. Wie sie es in Filmen auch immer schaffen, einen Koffer so schnell zu packen. Ich könnte niemals in keiner Situation der Welt einen Koffer so schnell packen, wenn ich wo raus will. Ich müsste meinen Koffer erstmal suchen. Da ja, das kommt los. Dazu. Nein. Jetzt geht sie zu denen. Ach was. Ist doch ein schönes Haus. Ah ja. Sie ist so breit wie ein Footballspieler. Eine Kommune. Ja, genau. Hier schlafen nur Geschwister gemeinsam, keine Fremden. Oh. Lecker ich Frühstück. Ich habe gestern darüber nachgedacht, mal wieder ein Oatmeal zu machen. Jetzt ist es vorbei. Ich verstehe dich. Wie sie isst einfach. feste Nahrung, das ist sie nicht gewohnt. Oh Gott. Ciao! Was? Was zur Hölle? Wie sie halt einfach den Schnaps geäxt hat und dann noch das... Wow! Oh, ja. Dieser komische Knüppelstock, guck mal. Ja, was ist das? Sieht ein bisschen aus wie ein sehr großer Salami-Stick. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, und ich bin ein bisschen enttäuscht, ich glaube, es ist keiner. Mm-mm. Auch eine krasse Bude. Ein richtiges Klavier. Ja. Spiel erstmal seinen Song da drauf. Den Mega-Ohrwurm. Das ist schon geil irgendwie. Ey, ich kann nicht so viel auf dem Klavier. Tschüss. Wow. Wie ich es von dir gewohnt bin. Nur, dass ihr fast wirklich jemand die Kehle zugedrückt hat. Diese Brille, ne? Ja. Wie gesagt, heute trägt man das alles ungefähr genau wieder so, ne? Das ist halt echt krass. Also schockierenderweise. Fast alles ist jetzt gerade so im Laden. Vielleicht gibt's auch bald ein Flawless Revival. Ja. Wow. So wie Fuller House, so, so nur mit so dem Flawless. So einen krassen Hollywood-Blockbuster rausmachen. So in den Hauptrollen irgendwie. Hier, wer kann denn die Mutter da spielen am besten? Kevin die Spacey. Von Mike und Molly. Die von Mike und Molly. Natürlich will das Kind Aktien kaufen. Natürlich, Max. Ah, Max, du bist es. Die asozialen Elemente. So rede ich auch immer, nach zwei Bier. Wie die auch echt Schnaps trinken, als wär's Wasser. Naja, klar. Also, ich kann ja echt viel trinken, aber bei Schnaps hört bei mir irgendwann der Spaß auf. Also, da werde ich irgendwann komplett Knockout betrunken. Ey, wenn ich irgendwie den ganzen Abend bei einer Sache bleibe und ich trinke einen Wodka-Shot drauf, dann ist vorbei. Ja, ganz genau, so geht's mir auch. Alles ist gut und dann kommt der eine Wodka-Shot. Vor allem, du denkst dir auch jedes Mal noch so, ach, der eine. Ach, der eine, genau. Und am nächsten Morgen so, ach, der eine. Sie hat sich schon richtig eingelebt einfach. Das ausgebrannte Auto. Ich mag das auch, wie niemand irgendwie auf diesen gecrashten Essenswagen zu sprechen kam. Nee, oder auf das, ja gut, okay, das brennende Auto war ja Thema, stimmt. Aber auch der tote Opa. Ja, stimmt, der tote Opa wird auch komplett ignoriert. Es ist egal, er ist einfach tot. Einer weniger, haha. Ja, das muss man auch positiv sehen. Ja, natürlich. Er ist 27? Er ist einfach, ich werde 27, Migi. Ich werde 27 dieses Jahr. Guck ihn dir an und dann... Sei froh, dass du nicht so aussiehst wie er. Stell dir mal vor, du würdest so alt aussehen mit 27. Ja, sie ist wahrscheinlich erst 42. Wahrscheinlich. Sie hat doch gar nicht gefragt, oder? Nee. Er hat einfach die Tochter gebumst. Sie erpressen mich mit Photoshop. Mit einem Stilett. Was ist ein Stilett? Das ist das Stichmesser da. Ah. Und alle so, was? Wie sie auch einfach in den Tennisclub gehen, um das bekannt zu geben. Das Witzige ist halt auch, dass die das, also, dass er das irgendwie überhaupt nicht rallt, dass die ihn alle überhaupt nicht mögen anscheinend. Also. Oder es ist ihm einfach komplett egal. Es ist ihm völlig egal wahrscheinlich. Warum sind da Zigaretten in einem Glas? Ist es quasi so wie Knabberzeug? Ja, wie so Letti. So. Wow, stimmt. Ein bisschen Gott. Brezeln, ein bisschen Zigaretten. Ich find's geil, dass die da jetzt alle hingehen. Ja. Und bin gespannt, wie sehr die Party jetzt eskaliert. Hol mal eine Pulle Roten für die Mutter hier. Geil. Und ich wär tot. Ich würde wahrscheinlich nur an dieser Flasche riechen und wäre dann schon so Game Over. Einfach. Ja, wahrscheinlich ist es so Schnaps, der blind macht. Alter Wichser. Jetzt verstehe ich diese Werner-Jokes. Was? Kennst du nicht diese Werner-Jokes von dem Tontechniker, von der Nukulatur immer? Ach so, ja. Das habe ich nie gepeilt. Also mir sind die nicht aufgefallen, tatsächlich, dass die haben auch immer alter Wichser zu dem gesagt. Ehrlich? Jetzt verstehe ich, ja, warum. Ja, dann weißt du jetzt, woher das kommt. Ja. Ah. Vor allem, ich habe auch jetzt bis jetzt gebraucht im Film, um das zu peilen. Du dachtest immer, wie asozial. Ja, dachte ich wirklich. Warum sind die so zu dem? Ich dachte das wirklich. Immer so, oh, der Arme, macht dann nur Tontechnik und wird beschimpft. Weil so, warum sieht er aus wie Rambo? Der Arzt sagt, ich kann alles sehen. Mein Auge ist okay. Ich habe gerade Tatooine gelesen, dachte, geil, Star Wars. Miggi, hast du deine Brille wieder nicht auf? Doch, ich habe sie auf. Du wolltest die suchen. Wie gesagt, mein rechtes Auge ist schlechter geworden. Oh je. Oh Gott. Nein. Oh Gott, hat er den Hund jetzt? Hat er das? Hat es aufgegessen? Ich weiß es nicht. Okay. Oh je. Entführt einfach den Panzer. So die ganze Nachbarschaft, so die Typen sind alle so geil. Ja, die ganzen Tennisreichen so. Guck mal, ne? Im Herzen sind sie alle gleich. Bei ja. Titten und Ärschen, da werden keine Unterschiede gemacht. Nee. In der egal, Kultur. Ob reich oder arm oder asozial, ganz egal. Werner! Erstmal einstecken, du. Okay, nein, der lief niemals im Nachmittagsprogramm. Ich glaube auch nicht. Ich habe das wirklich nicht so in Erinnerung. Wie gesagt, entweder war der... Also das können die gar nicht alles kürzen. Ist es schon wieder seine Schwester oder ist es ein nein, anderer Typ? Nein, das ist ein Tennismensch. Okay, okay, okay, okay. Ist nicht ganz so schlimm. Die haben auch alle ungeschützten Sex, ne? Ja. Alle. Auch ihr Bruder und sie und ja, alle. Alle. Guck mal, jetzt liegt sie da in der Suppe irgendwie mit ihrer Falldecke. Was? Wie der Nein. Und dann kommt der Nächste. Wow. Wie der wow, kleine er ist Bruder einfach, einfach der kleine Bruder spielt. Ist ihr verfluchter Zuhälter. Ja. Wow. Family Business. Es lief niemals am Nachmittag. Nein. Zumindest nicht so. Flottergesindel. Ein Panzer. wie da einfach der Panzer durch die Ministraße fährt. Vor allem, wie ewig er braucht, einfach bis er da ist, die Party schon vorbei. Ja. Natürlich, das ist das Erste, woran ich frage. Ja. So wie traurig auch einfach die Sirene so. Wow. Guck mal, wie sie sich jetzt alle die Unterschicht angeln. Er sieht wirklich aus wie Sylvester Stallone. Ja. Was? Nur sie sucht ihren Hund. Oh Gott. Oh oh. Wow. American Express. American Express. Stimmt, der hat ja eine Überraschung. Die Stimmungskanone ist da. Er zimmert einfach voll in das bewohnte, befeierte Haus rein. Hat er jetzt einfach das komplette Haus in die Luft gesprengt? Wahrscheinlich. War das das richtige Haus mit allen Menschen drin? Ja, oder? Nee, die Menschen sind raus. Immerhin. Ja, ich frag mich, wie die, also... Ich meine, es hat ja ganz schön geknallt, aber fliehen konnten sie anscheinend. Ja. Was bin ich froh, dass bei mir noch nie eine Party so geendet ist. Sagst du. Noch nicht. Noch nicht. Der nächste Gamescom dann so. Dosenbeats 2018. Du bringst den Panzer, ich bring das Bier. World of Tanks, unser Sponsor. Geil. Der arme Kerl. Wer einfach alles hasst. Ja, aber zu Recht auch. Das war's schon? Das war's. Der kam mir mega kurz vor, der Film. Also immerhin 1:45. Huh. Die Mucke ist immer noch geil. Das ist vollkommen richtig. Ob der eine After-Credit-Scene hat? Ich hoffe es. Und ich befürchte es irgendwie vielleicht. Es sind noch 4 Minuten. Knapp. Also ja, ein bisschen weniger. Ich glaube auch nicht, dass so viele Leute dann an dem mitgearbeitet haben, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt jetzt noch mega viel. Keine Ahnung. Vielleicht kommt die asozialste Szene nach den Credits. Ich weiß es nicht. Noch asozialer als der Junge, der seine Schwester verkauft. Ey, was da alles passiert ist. Also, Und wenn die noch einen zweiten und einen dritten Teil gemacht haben, haben die sicher noch einiges in der Hinterhand. Ja, der Teil 2 ist ja Flodders in Manhattan, glaube ich. Okay. Und der dritte Teil ist Flodder Forever heißt der, glaube ich. Ich will das alles sehen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun anscheinend. Wir können uns da ausleben. Flodder Forever auch einfach. Allein wegen der Mucke muss man den Abspann gucken. Was mich sehr beunruhigt ist, dass ich mir sicher bin, dass ich meinen Keks noch nicht aufgegessen habe und ihn nicht mehr finde. Hm. Das ist gerade mein Problem. Wenn nach dem Film das dein Problem ist. dann ist nicht so schlecht gelaufen, oder? Ja, genau. Dann geht's noch. Aber das klingt doch echt wie so ein bisschen so ein Videospiel-Soundtrack. Total. Ich stell mir gerade so, dieses Lied ist so. So ein Sonic-Level dazu vor. Oder so ein geiles, wie heißt es hier? Rayman-Musik-Level. Ja, stimmt. Du? Oh, das wäre mega geil. Das wäre mega. Ein Rayman-Level mit so der Flawless-Mucke. Auf diesen Part gerade einfach, dieses Synthi-mäßige und dann. Geil, das wäre mega. Wir sollten Ubisoft eine E-Mail schicken. Ja, sollten wir. Liebes Ubisoft-Team, wir haben eine richtig gute Mach Idee. Mach doch mal was mit dem Flodder-Soundtrack. Am besten ein Flodder-Spiel. Danke, tschüss. Ey, Ubisoft macht auch South Park, also ja, so weit hergeholt ist es nicht. Also, wer jetzt auch dafür? Flodders the Game. Flodders the Game. Gab's sowas vielleicht mal? Man oh weiß Gott. Es nicht. Oh Gott. Wenn ja, müssen wir es spielen. So. Ich glaube, es kommt keine After-Credit-Scene mehr. Es ist sehr enttäuschend. Ja, es ist mega enttäuschend. Ich habe da jetzt alle meine Hoffnung reingesetzt. Was soll das? Das war's! Die Flodders! Woo! We made it! Wunderschön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns doch. Wir verlieren jetzt kein Wort mehr. Wir sammeln gerade einfach mal unsere Emotionen und dann treffen wir uns gleich im Talk. Das klingt perfekt. Bis gleich. Tschüssi.